Say it, say it, say it with me. Come on, no compromise. Live for Christ. No compromise. Live for Christ. We are living now, working for air, working for Christ, good people of ours. We are living now, working for air, working for Christ, good people of ours. No compromise. Live for Christ. No compromise. Live for Christ. Hallo, hallo, ich bin nahab zu tausend, check the flow, bin etwas auf Rausen für den Herrn. Yo, auch wenn ich nicht gut rappen kann, bin ich nah an Jesus dran. Manche nennen mich ein Spinner, andere sagen ich sei verrückt, doch bei Jesus bin ich Winner, ich geh mit ihm Stück für Stück. Wir leben von ihm verheer, wollen ihn verpreisen, wir leben von ihm verheer, wollen ihn verpreisen, die Zunge weiß, so komm vorbei. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Hey, ich bin DJ Diamond. Und ich hab jetzt mal verbockt, mal was zu Gott, und das nennt sich Hip-Hop. Ich bin ein Skiss und kein Super-Terrorist, denn ich mach euch jetzt nicht vor, sondern blär euch ins Ohr. No compromise, but live for Christ. Wir leben von Herrn, voll von Israel, voll von Christ, und die Zunge weiß. No compromise, live for Christ. Wir leben von Herrn, voll von Israel, voll von Christ, don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Hab den Heiligen Geist erlebt, das ist wie wenn man schwebt. Doch will nach von ihm sehen, weiter mit ihm gehen. Ich löse mich los von der Welt und leb bloß wie es Gott gefällt. Will mit ihm rennen, für ihn brennen, ihn bei seinem Namen nennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Don't compromise. Live for Christ. Live for den Herrn, voll von Israel. Wir wollen ihn immer preisen und die Blubber weiß. Wir leben für den Herrn, voll von Israel. Wir wollen ihn immer preisen und die Blubber weiß.